Scheiß Waffen, ich mach das lieber auf meine Art. Und die geht so. Ha. Jetzt komme ich, die Rede ist von mir. Der Junge mit dem Skalpell, der dich massakriert. Du bist absolut hirnlos. Tut mir leid, aber ich sag nur die Wahrheit. Es schmeckt dir wertlos. Der Kannibale von Rotenburg ist zurück. Und im Finale wird dein Hoden zerpflückt. Ich verputze den Shit. Denn ich bin ein Star, also holt mich heraus. Denn ich bin ein Skandal. Nochmal mach ich sowas nicht mit. Dein Gehirn wird gefickt. Das volle Gummi nehm ich mit. Scheißegal, ich bin einfach geschmacklos. Ich meine halt bloß deine Fresse, denn du bist hohl, das meine ich schon wörtlich. Wie gesagt, dein Hirn war nicht würzig genug, allzu gut, ich geb zu, es schmeckte schon. Ach was soll's, es war doch nicht so wichtig. Ich fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Ich bin viel zu hart für das Jugendschutzgesetz. Gegen mich bist du der Uwe Boll des Raps. Ich bin textlich so einfallsreich. Du bist kreidebleich, was hast du erreicht? Bei dir ist doch alles gleich. Du bist abgefuckt, abgehackt wie ein Holzfäller. Ich teile dich in zwei Hälften, als wär ich Uri Geller. Wir treffen uns im Keller, mein Lack und Leder ist bereit. Und ein schlaffer Schwingel wird ausgepeitscht und zwar fett auf die Eichel. Die Vorhaut raspelt sich weg, perfekt. Jetzt hab ich Parmesan im Gepäck. Ein bisschen Nille-Käse für mein Blunt. Wenn ich daran zieh, seh ich Diddlemäuse an der Wand. Ich komme vor, als wär ich Jigsaw. Denn meine Wix-Vorlage sind die Fotos von Rotten.com. Hast du was dagegen, wenn ich uns beide filme, damit die Welt sieht, was ich an dir finde? Fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Denkst du, du schockst mich mit deiner Glatze, mit deinen Springerstiefeln und der Bomberjacke? Machst du auf Nazi, dann mach ich mit. Doch was ich an mir rasiere, ist nicht Kopf, sondern Shit. Ich geh mit auf jede rechtsradikalen Fete und überzeuge mit den Tracks, die ich wiedergebe. Auch wenn unter euch Schwule verkehren, ich hab ein Teil, das den braunen Salon deswegen setze keinen Fuß in die Höhle, wenn dann in einer frischen Möse. Doch heutzutage gibt es keine frische Mösen mehr, denn jede zweite Fotze riecht wie ein Fischtanker. Yeah, das ist die Realität. Fotzen sind so fett, sie brauchen eine Sexdiät. Denn jeder Fick pumpt die Schamlippen auf. Wenn die Fotze voll ist, spritzt sie den Tag auf. Fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Fick dich, du bist nicht der Rede wert. Ich bin nicht, was du bist. Und zwar nicht der Rede wert, hast du kapiert? Fick dich, bang bang.